Der Knabe aus Fabeln und Erzählungen von Christian Fürchtegott Gellert, aufgenommen von LibriVox.org. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Der Knabe. Ein Knabe, der den fleißigen Papa oft nach den Sternen gucken sah, wollt auch den Himmel kennenlernen. Er blieb steif vor dem Seerohr stehen und sah begierig nach den Sternen, allein er konnte nicht viel sehen. »Was heißt es denn«, sprach darauf der Knabe, »dass ich fast nichts erkennen kann? Ha, nun fällt mir's ein, was ich vergessen habe. Mein Vater fängt es anders an. Er blinzt zuweilen zu, das hab ich nicht getan. O, bin ich nicht ein dummer Knabe. Schon gut, nun weiß ich, was ich tu.« Und hurtig hielt er sich die Augen beide zu und sah durchs Seerohr nach den Sternen. Der Narr, was sah er denn? Das alles, was du siehst, wenn du, um durch die Schrift Gott deutlich sehen zu lernen, dir die Vernunft vorher entziehst. Ende von Der Knabe.